Schritt D. Übung 24. A. Wie geht's eigentlich Katrin? Ist sie fertig mit ihrer Ausbildung? Ach, wir haben solche Probleme mit ihr. In letzter Zeit geht sie nur noch mit Freundinnen aus, die wohl wahnsinnig reich sind. Dauernd gehen sie irgendwo essen oder tanzen und praktisch jede Woche gibt sie einen Haufen Geld in irgendeiner teuren Boutique aus. Für neue Kleider oder Schuhe. Sie hat schon überall Schulden und wir sollen ihr auch immer wieder Geld leihen. 1. Na ja, sie ist eben noch jung. Das muss man auch verstehen. 2. Das gibt es doch gar nicht. 3. Oh je, das ist aber schwierig für euch. 4. Wahrscheinlich habt ihr euch zu wenig um sie gekümmert. 5. Das kann doch nicht wahr sein! 6. Versuch doch mal eine Reise mit ihr zu machen. Vielleicht bringt sie das wieder auf andere Gedanken.